Ich lade euch zum Requiem vors Ehrenmal der Totenmauer. Aus Liebe, Schmerz, Empörung, Trauer wand ich ein Blumendiadem. Zerpflückt nicht, so ihr Menschen seid, den Kranz, den ich gebunden habe. Und denkt daran, am frischen Grabe unkritisch weint das frische Leid. Das Heut erkennt das Gestern nicht, trotz Ruhmeskranz und Seelenmessen. Wer Zukunft schuf, bleibt unvergessen. Erst die Geschichte hält Gericht.